Magdeburg zeigte mithin, die AfD löst in ihren Verlautbarungen die Bindung zu den USA, sie sieht sich an der Seite Russlands und Chinas. So findet sich in der in Magdeburg verabschiedeten Präambel auch ein Bekenntnis zur multipolaren Weltordnung. Einheit und Stärke nach außen, nationale Vielfalt nach innen, lautet daher die Formel, mit der die AfD den europäischen Pol in der multipolaren Weltordnung aufstellen will. Die Bezeichnung multipolare Weltordnung klingt harmlos, darunter versteckt sich aber ein weiterer Kampfbegriff. Für Nationalisten wie Alexander Dugin bedeutet dieser Begriff, dass die Vorherrschaft des Westens gebrochen werden soll. Das Ziel, der Untergang der liberalen Demokratie. Alexander Dugin ist ein ultranationalistischer Ideologe, der 1962 im damals noch sowjetischen Russland geboren wurde. Er sieht im westlichen Liberalismus den Feind, den nur ein von Russland dominiertes Eurasien besiegen kann. Dugin gehört zu den ideologischen Wegbereitern des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Sein Ziel ist die Vertreibung der USA aus Europa. Die von der AfD befürwortete Entwicklung geht in dieselbe Richtung wie die Korrektivrecherche Alternative für Russland am 22. November 2023 zeigte. Der EU-Spitzenkandidat Maximilian Krah beschreibt in seinem Buch »Politik von Rechts – Ein Manifest« die Vorzüge dieser neuen Weltordnung. Rechte Außenpolitik sucht Stabilität aufgrund gewachsener und natürlicher Bindung. Europa ist historisch, kulturell und ökonomisch auch eine solche Region, will es aber militärisch und politisch nicht sein, weil sich seine Eliten dem Globalismus verschrieben haben und als Vasall der USA agieren. In einer multipolaren Welt organisieren sich diese Regionen selber. Der Landtagsabgeordnete Hans-Thomas Tillschneider aus Sachsen-Anhalt feierte nach dem Parteitag in Magdeburg die Aufnahme des Kampfbegriffs der russischen Nationalisten ins AfD-Wahlprogramm. Wir wollen die multipolare Weltordnung. Und in diesem Sinn ist die multipolare Weltordnung der Gegenbegriff zur unipolaren Weltordnung, zur Weltherrschaft der USA. Russland und China sind zusammen mit den vielen Verbündeten in der Welt nicht mehr willens, den Anspruch der USA auf alleinige Weltherrschaft hinzunehmen. Und deshalb bin ich auch sehr froh darüber, dass im Europawahlprogramm der AfD der Begriff der multipolaren Weltordnung gelandet ist und auch dort an prominenter Stelle als Kernbegriff steht. Es ist bezeichnend, dass Tillschneider dieses Video aufnahm, als er in Moskau eine Sicherheitskonferenz besuchte, wie Korrektiv am 22. September 2023 in der Recherche Alternative für Russland zeigte. Ein weiterer Kampfbegriff der russischen Nationalisten, den die AfD nutzt, ist neben multipolare Weltordnung auch Eurasien.